Das Unikino zeigt diese Woche Avengers Infinity War. Um die Tragweite des Films, der diesen Donnerstag im Campus-Kino läuft, zu würdigen, müssen wir erst einmal 10 Jahre zurückreisen. Wir schreiben das Jahr 2008. Obama wird zum ersten Mal Präsident der USA und die Olympischen Spiele finden in Peking statt. Und Robert Downey Jr. verkündet in einem Film auf einer Pressekonferenz: Truth is, I am Iron Man. Und mit eben diesem Ausspruch dürfte das MCU, wie wir es heute kennen und lieben, begonnen haben. Infinity War ist der Höhepunkt der 19 Marvel Cinematic Universe Filme, die es bisher gibt. Für diejenigen, die diese verpasst haben, fassen wir mal kurz zusammen, was die Fakten sind. Die Story. Der Superbösewicht Thanos hat ein Ziel: die Hälfte der Zivilisation des Universums auszulöschen. Zu diesem Zweck sucht er die Infinity-Steine. Jeder Infinity-Stein kontrolliert einen essentiellen Aspekt der Existenz. Raum, Realität, Macht, Seele, Gedanken und Zeit. Da nun alle Helden aufeinandertreffen, kommt es unweigerlich zu einigen Missverständnissen. Ich bin übrigens Peter. Dr. Strange. Oh, ihr benutzt eure Künstlernamen. Dann bin ich Spider-Man. Und auch einigen Reibereien. Reden wir kurz über deinen Plan. Können wir schon so machen, aber dann ist's halt Kacke. Lieber mach ich den Plan, dann wird das auch was. Wow. Nichtsdestotrotz schafft man es doch irgendwie, für dieselbe Sache zu kämpfen. Ob ihnen das gelingt, seht ihr diesen Donnerstag. Die Technik. Bei einem Budget von etwa 300 Millionen Euro und damit einer der teuersten Filme aller Zeiten, erwartet man Spezialeffekte, riesige Schlachten, seine Lieblingscharaktere und mehr. Und wird nicht enttäuscht. Wer einen Film aus dem MCU gesehen hat, weiß, was ihn erwartet. Zwar nichts Neues, aber handwerklich vom Feinsten. Wertung. 10 Jahre hat man als Fan auf diesen Film gewartet und bekommt, was man möchte: Popcorn-Kino und geradlinige Action. Nach 10 Jahren Hinfiebern gibt's dann auch noch 10 von 10 Punkten. Diesen Donnerstag in eurem Unikino mit Pizzabestellung zur Pause. Übrigens, der kürzlich verstorbene Stan Lee bezeichnete seinen Cameo-Auftritt in diesem Film als den lustigsten bisher. Achtet am Anfang auf den Busfahrer.